Einheit 2. Ich komme aus 1. Dialoge üben. Wiederholen Sie nach dem Bitte. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Und Sie? Woher kommen Sie? Und Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei.